Dr. Manfred Pohl zu Gast auf Radio Marabu. Der Urknall war unser Thema, Materie auch. Es gibt noch einen dritten Begriff, der ganz eng in Verbindung damit steht. Ja, das ist der Begriff der Gravitation. Durch den Abbau, durch die Demontage des Materiebegriffes wird die Gravitation in eine völlig andere Richtung gelenkt. Sie wird nämlich als eine Art materielles Objekt aufgefasst. Und ein materielles Objekt, da wird dann dargestellt, dass eine Masse von einem Gravitationsfeld umgeben ist und dieses Gravitationsfeld dann im Ergebnis von der Masse abgestrahlt wird. Nun wollen wir uns doch aber mal etwas anschauen, was ist denn Gravitation? Gravitation ist eine Kraft. Und zwar eine Kraft zwischen genau zwei materiellen Objekten. Wenn ich also zwei materielle Objekte habe, dann habe ich eine Kraft. Wenn ich drei materielle Objekte habe, habe ich drei solche Kräfte. Wenn ich vier habe, habe ich sechs Kräfte. Und wenn ich 100 Kräfte habe, wenn ich 100 Objekte habe, dann habe ich eben 4950 solche Kräfte. Und diese Kräfte verteilen sich im Raum entsprechend den Positionen dieser materiellen Objekte. Das ist das Gravitationsfeld. Wenn ich nur ein materielles Objekt habe, ist der Begriff der Gravitation gegenstandslos. Da gibt es keine Gravitation. Worauf soll die Gravitationskraft wirken? Und das führt dann am Ende dazu, dass man heute nach den Wellen sucht, die die Gravitation von einer Masse abstrahlen. Das sind Gravitationswellen, Wellen, die es gar nicht geben kann, weil Gravitation kein materielles Objekt ist, sondern eine Kraft. Sie hatten vorhin auch Einstein erwähnt. Ja, dieser Fehler geht meiner Auffassung nach sehr weit zurück. Albert Einstein hat an der Preußischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 1916 einen Vortrag gehalten, in dem ein Fehler drin ist. Da sagt Albert Einstein, dass die Felder der Gravitation mit denselben Mitteln berechnet werden können wie die retardierten Felder der Elektrodynamik. Ja, das ist aber ein Unterschied. Die Felder der Elektrodynamik sind materielle Felder. Dort geht es um Energiestrahlung. Die Felder der Gravitation sind keine materiellen Objekte. Das sind die Felder, die ich soeben beschrieben habe. Das heißt, sie sind Kraftfelder und ohne mindestens zwei Massen gibt es ein solches Kraftfeld nicht. Ich war dazu mal in der Staatsbibliothek in Berlin und habe mir extra diesen Artikel von Einstein beschafft. Der war damals im Internet noch nicht verfügbar. Und ich habe, glaube ich, dort diesen Fehler herausgefunden. Und an diesem Fehler kranken wir heute noch, weil in der Physik der heutigen Zeit Albert Einstein wie ein unfehlbarer Übergott gehandhabt wird. Albert Einstein war ein großer Physiker, er hat Großes geleistet, aber er war nicht fehlerlos, so darf man das nicht sehen. Was ist schon fehlerlos? Wir spielen jetzt 30 Minuten Musik auf Radio Marabu, die beginnt passend mit der Band Landscape aus den 80er Jahren, Einstein A Go-Go. Und dann geht es um was anderes, auch sehr fehlerbehaftes, die Sprache. White House? Oh, sir, I'm terribly sorry, I can't put you through to President Carter. Einstein, a go-go. Save Einstein, I go-go. Landscape mit Einstein Agogo. Um die Sprache geht es in dieser Stunde mit Dr. Manfred Pohl. Ein Jünger der Sprache ist auch Sven Regener und seine Band Element of Crime. Alt und neu, du hast die Wahl aus dem Album Weißes Papier und die aktuelle Single. Danach Falkenberg. Sven Regener und Jakob Ilja von Element of Crime und dies ist Marabu. Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du. Am Ende des Regenbogens legt der Regen noch einen Zahn zu und überflutet im Überschwang, gleich hinter dem S-Bahn-Übergang

wenn's mir fehlt. Du komm her, was wäre ich ohne dich? Spiegelglas ohne ein Bild, also wär ich ohne mich, das wäre ich ohne thank you. Marabu. Alternative Music. Before the start, time to set the tables, time in common. With your friends, sitting in the wings, time in common. Smiling politely, I'm standing in the backyard, I didn't have another place to go. Time to vacuum, 200 waking hours. Minuten Nonstop Marabu waren das mit Landscape, Element of Crime gleich zweimal, Falkenberg, Sternkombo Meißen, die Band der Falkenberg später nach diesem Titel Vorstand, Soap and Skin aus Österreich, Rolling Blackouts, Coastal Fever aus Australien, Empfangsbericht der Radio Marabu, Postfach 1166 49187 Bellen, Deutschland. Wir hören uns auf Kurzwelle 6150 und gleich wieder Manfred Pohl. 6150 Marabu auf Kurzwelle. Eine Sendung zum Denken auf Radio Marabu im August 2018. Dr. Manfred Pohl ist zu Gast. Wir hatten vorhin lange über den Urknall gesprochen und kommen jetzt zur Sprache. Und der eine oder andere wird sagen, na, das ist ja ein Bogen. Passt das überhaupt zusammen? Doch es passt. Herr Pohl erklärt es. Ja, das passt sehr zusammen. Warum? Ich bin Wissenschaftler und weiß deshalb genau, ohne Sprache kann man keine Wissenschaft betreiben. Der Mensch denkt nämlich nicht in mathematischen Formeln und Termen, sondern er denkt in sprachlichen Sequenzen, in Wörtern, in Sätzen. Sodass wir also mit der Sprache unsere Wissenschaft betreiben. Die Mathematik dazu kann nur die Quantifizierung der Beobachtung sein. So dass man also sagen muss, die Sprache liegt im Grundwesen einer jeden Wissenschaft. Ohne Sprache keine Wissenschaft. Es hängt also, wenn wir eine Wissenschaft betreiben, alles ab von der Genauigkeit und der Exaktheit der Definitionen der Begriffe, die wir verwenden. Wenn diese Definitionen ungenau sind, dann können Schlussfolgerungen scheitern. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel, an dem man das zeigen kann. Ich treffe zwei Aussagen und ziehe dann daraus eine Schlussfolgerung. Erste Aussage, der Mensch hat zwei Beine. Zweite Aussage, Hans ist ein Mensch. Schlussfolgerung, Hans hat zwei Beine. Völlig exakt bis hierher. Zweites Beispiel, der Fuchs hat vier Beine. Oskar ist ein Fuchs, ein Schlauer. Schlussfolgerung, Oskar hat vier Beine. Geht nicht, ist also falsch. Die Frage ist jetzt nur, warum ist das falsch? Weil in dem zweiten Beispiel der Fuchs unterschiedlich definiert ist. In der ersten Aussage ist er ein Tier, in der zweiten Aussage ist er ein Symbol für Schlauheit. Und mit diesen unterschiedlichen Definitionen ist die Schlussfolgerung, die ich zu ziehen versucht habe, nicht richtig. Wie gehen wir um mit unserer deutschen Sprache? Wir gehen mit unserer deutschen Sprache sehr lasch um. Wir können beobachten, dass die Sprache heute nicht mehr als Maß für Bildung gewertet wird, dass in den Schulen keine ausreichende Spracherziehung mehr stattfindet, dass vor allem der Stolz auf unsere Muttersprache nicht mehr geweckt wird. Das ist ein großer Schaden, den es umzukehren gilt. Ich habe in den 80er Jahren die Liebe zur deutschen Sprache entdeckt, weil man auch mit der deutschen Sprache wunderbare, auch ironische Texte gestalten kann. Und daher würde ich mich auch als Liebhaber der deutschen Sprache bezeichnen. Drum ist das ein Thema, welches mir auch sehr viel Spaß machen wird, die nächste halbe Stunde hier auf Radio Marabu. Ich habe ja auch so einen schönen kleinen Vierzeiler. Ist es ja nicht eigentlich. Tagsüber sagt man der Weizen, der Korn und abends das Korn, das Weizen. Das ist ein schönes Beispiel. Viele solche humoristischen Dinge beruhen ja auf unterschiedlichen Definitionen. Hier sehen wir es wieder. Ja. Der Weizen ist ja nun zweierlei. Das ist einmal ein Getreide und zum anderen ein Getränk. Und wenn man das so gegeneinander stellt, dann kommen da eben doch humoristische Sachen zustande. Und der Korn ist hochprozentiger. Musik gibt es in dieser halben Stunde auch. Was hören wir jetzt? Ich würde vorschlagen, dass wir mal Roger Cicero spielen. Er hatte so schöne Sachen. Er macht ja mit großen Orchestern zusammen. Und da gefiel mir besonders seine Aufnahme Kompromisse. Du wolltest Rock und ich stand jetzt. Wir hörten Cats, du wolltest Gottschalk, ich wollte Sport. Wir guckten Tatort, du wolltest Disco und ich ins Kino. Wir landeten im Spielcasino. Du wolltest Malediven, ich wollt mal allein. Wir blieben daheim. Und das Geheimnis unseres Glücks sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur wenn man drauf verzichten kann. Man muss halt gut zu leben wissen, mit Kompromissen. Ich wollte einen Flitzer, du Karawan. Jetzt fahren wir Bahn. Du wolltest nach Hamburg, ich nach Berlin. Es wurde Schwerin. Du wolltest Kinder, ich sah keinen Grund. Es kam ein Hund. Du wolltest ihn, er wollte nicht. Jetzt hast du mich und das Geheimnis unseres Glücks sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur wenn man drauf verzichten kann. Man muss halt gut zu leben wissen, mit Kompromissen. Sind keine Kniffe, keine Tricks. Man muss halt nur zu leben wissen, mit Kompromissen. Vollkommenes Glück hält ewig an, nur wenn man drauf verzichten kann. Man muss halt gut zu leben wissen, mit Kompromissen. Roger Cicero, wir müssen natürlich sagen, dass wir an diesen Künstler erinnert haben, denn er weilt ja nicht mehr unter uns. Mit Dr. Manfred Pohl sprechen wir über die Sprache in dieser halben Stunde und da gibt es tatsächlich viel zu sagen. Ich habe ein paar Beispiele auch ihrer Webseite entnommen, zum Beispiel zum Thema sinnvermissende Zuordnung der Adjektive, die billigen oder die teuren Preise. Nicht die Preise sind billig oder teuer, sondern die Waren oder die Leistungen, die Preise sind klein, niedrig oder groß. Ja, das hängt meiner Auffassung nach damit zusammen, dass man in der Sprache heute an den Schulen bereits keine richtige Ausbildung mehr findet. Sodass also auch Journalisten, die eigentlich dann Germanistik studiert haben, unter Fehlern leiden, die von der Logik her erfassbar sind, aber einfach keine Beachtung mehr finden. Das wird vernachlässigt. Und da gibt es nun, Herr Fischer nannte schon ein Beispiel, das mit den teuren und mit den teuren billigen Preisen. Es gibt da noch mehr solche Beispiele. Zum Beispiel spricht man auch von den warmen und kühlen und kalten Temperaturen. Ja, das ist ebenso falsch, denn nicht die Temperaturen sind warm oder heiß oder kühl, sondern das Medium, ein Medium Wasser oder Luft oder ein anderes Medium, ist kühl, was einen Wärmestatus haben kann, ist kühl, kalt oder warm. Dann spricht man häufig von den langen und kurzen Bauzeiten. Das ist genauso falsch, denn nicht die Bauzeiten sind lang oder kurz, sondern die Bauabläufe, die Vorgänge beim Bau, die sind lang oder kurz. Die Zeiten sind hoch oder niedrig, klein oder groß. Das sind so ein paar Beispiele. Wenn jetzt jemand natürlich erwidert, aber ist denn das wirklich schlimm? Was sagen Sie dazu? Ja, das ist schlimm, denn es zeigt, dass der Sprecher seine Muttersprache nicht ordnungsgemäß, nicht richtig beherrscht. Und das ist ein gefährlicher Trend. Ich will hier mal zitieren unseren bedeutenden Humoristen Loriot, der einmal sagte, wenn die Entwicklung so fortgesetzt wird, werden wir uns eines Tages nur noch grunzend verständigen. Das sagt meiner Auffassung nach aus, wie dieser Trend verlaufen kann, und Loriot hatte das erkannt. Nun sind wir technisch mittlerweile sehr weit fortgeschritten und fast jeder verwendet bei WhatsApp oder bei Facebook oder auch in anderen Kommunikationsebenen sogenannte E-Joys. Das sind diese kleinen Bilder, die ein lachendes Gesicht zeigen, oder Smileys auch. Das ist auch schon wieder ein englischer Begriff. Das Thema fällt da ja auch mit rein. Da gibt es Leute, die finden das positiv, weil sich dort natürlich Menschen aller Kulturen oder aller unterschiedlichen Sprachen über diese Sprachbarrieren hinweg unterhalten können und austauschen können. Trotzdem kann das ja keine Sprache für die Zukunft sein, oder? Solche Zeichen können natürlich eine Sprache nicht ersetzen. Deshalb muss man auch darauf achten, dass wir im Internet ordentlich schreiben. Und wenn man da beobachtet, wie zum Beispiel in einigen Foren, in Diskussionsforen Deutsch geschrieben wird, das geht manchmal an die Grenze der Verständlichkeit. Und dafür fehlt mir das Verständnis, das darf nicht sein. Hier muss die Bildung an den Schulen wieder deutlich verbessert werden. Es gibt ja Kritiker der Tagesschau, die früher selbst in der ARD waren, die selbst unser Leitnachrichtenmedium auf diese Qualitätsabschiede regelmäßig hinweisen. Und auch da muss ich sagen, selbst in der Tagesschau oder auch in den ORF-Nachrichten finde ich mittlerweile täglich Berichte, die grammatikalisch überhaupt nicht zusammenpassen. Ja, das stimmt, das gibt es auf jeden Fall. Und ich habe mal an einer Schule, ich war an Schulen beschäftigt als Computertechniker, und da habe ich mal an einer Schule eine Arbeit verrichtet in einem Kabinett, wo Computer standen. Und da saß zufällig noch eine Biologielehrerin, die hat dort Klassenarbeiten korrigiert. Und da waren sehr viele orthografische Fehler drin. Und da habe ich sie gefragt, ob sie denn das nicht anstreicht, nicht beanstandet. Und da hat sie zu mir einen Satz gesagt, den ich nie wieder vergessen werde. Sie hat gesagt, ich werde mich doch nicht in das Ressort des Deutschlehrers einmischen. Und das ist so falsch, falscher geht's gar nicht. Jeder Lehrer ist auch Deutschlehrer. Zu meiner Zeit, als ich noch jung war, konnte man in einer Facharbeit keine ausgezeichnete Note erhalten, wenn die Grammatik und die Orthographie nicht in Ordnung waren. Das wurde mit als Bewertungskriterium genommen. Das ist heute völlig verschwunden. Das ist etwas, was ich auch sehr, sehr falsch empfinde. Zum Thema Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, lassen wir jetzt das Klavier erklingen. Richard Kleidermann. Thank you. Auf Radio Marabu zu Gast Manfred Pohl. Gerade gehört Richard Kleidermann. Übrigens interessante Geschichte, einer der wenigen Künstler, die jahrzehntelang im Iran im Radio gespielt wurden als Musik. Das ist ganz interessante Nebenbemerkung. Wir haben das Thema Sprache in dieser halben Stunde und jetzt kommt etwas, das kennt eigentlich fast jeder von uns, dieses wenn man so den Faden nicht findet, dass man sich dann verliert in derartigen Begriffen. Und das sind Diskurspartikel. Und da findet man etwas Interessantes bei Wikipedia dazu. Diskurspartikel oder Diskursmarker sind Wörter, die das Gespräch steuern und keine eigentliche semantische Bedeutung haben. Da können wir noch mitgehen. Wie zum Beispiel im Deutschen also oder sie haben interaktionsstrategische Funktionen oder tragen zur Strukturierung von Äußerungen bei. Und da hat Herr Pohl dann doch scharf widersprochen. Also diese Darstellung bei Wikipedia, das ist ein Sammelsurium von unwissenschaftlichen und nicht belegbaren Äußerungen. Ich halte Diskurspartikel für Laute, die nicht zu den Elementen einer Sprache gehören. Nun sagen Sie bei Wikipedia, sagen Sie, also gehöre zu den Diskurspartikeln. Und das ist falsch, denn also ist ein Wort. Ich denke, also bin ich, Descartes. Oder wir haben zu diesem Problem noch Fragen, also müssen wir noch lernen. Ein weiteres, was ich nicht gutheißen kann an dieser Wikipedia-Definition, sie hätten interaktionsstrategische Bedeutung. Der Leser kann kaum abbilden, was damit gemeint sein könnte. Und die erhalten sie auch nicht durch solche ungeheuerlich hochgestochenen Begrifflichkeiten wie interaktionsstrategisch. Es ist ein hässliches Wort. Das trifft überhaupt nicht zu. Die Diskurspartikel, sagt Wikipedia, steuern das Gespräch. Nein, sie steuern das Gespräch überhaupt nicht. Diskurspartikel sind lästige Beiwerke. Der Sprecher hat seine Gedanken, die er formulieren möchte, noch nicht zu Ende formuliert und meint nun, die Lücken nicht mit einer Pause, sondern mit Lärm anfüllen zu müssen. Das ist meiner Auffassung nach nicht erforderlich. Und Herr Pohl kommt zu dem Fazit, die in Wikipedia eingetragene Definition ist falsch, sie ist undurchdachtes Geschwätz, hat keine wissenschaftliche Grundlage und senkt bei ihrer Aufnahme in eine Enzyklopädie deren Akzeptanz und Glaubwürdigkeit. Dem stimme ich voll zu. Man kann auch humoristisch mit den Themen Sprachen umgehen und da empfehle ich die Webseite von Herrn Pohl unbedingt weiter. Hauptplatz-unipol.de, da finden sich sehr, sehr viele Texte. Und wir haben ja in der ersten Stunde auch schon mal zu der Neigung Stellung genommen, die deutsche Sprache mit Englischem zu versetzen. Zum Beispiel make sense, es macht Sinn, auch so ein Unfug. Und wir haben einen wunderschönen Aufsatz, den ich jetzt vortragen möchte, von Herrn Pohl zum Thema die deutsche Sprache und ein Textileinkauf. Ein Textileinkauf in Potsdam, wohlgemerkt für Männer, kann zu einem dramatischen Erlebnis werden. Man betritt ein großes Kaufhaus, Karstadt steht dran und wird erstmal auf Englisch niedergeknüppelt. 10 große Schilder mit dem Aufdruck Sale schreien einem entgegen. Pro Quadratmeter versteht sich, insgesamt sind es etliche 100. Dann geht man als Mann durch die Reihen. Man findet Fashion, Bodywear, Trendy Tops, Shorts, Socks, Blazer, Sweater, Fair Trades, Ringspun, Youth Tea mit Tear Away Label und massenhaft anderes, dessen Benennungen man erst nachschlagen muss. Am besten, man geht da gleich mit dem Wörterbuch rein. Nun sind die Sachen auch nicht schwarz oder weiß, rot, blau oder grün, nein, sie sind Black, White, Navy, Light Blue, Dark Green, Hereford Grey oder Echo Green. Man kommt in Versuchung, mit dem Verkaufspersonal Englisch zu reden, aber das können die Mitarbeiter dann doch nicht. Sonst könnte man ja mal fragen, warum die Farbennamen alle groß geschrieben werden. Die Amerikaner und die Briten schreiben sie doch klein. Das kriegt man aber nicht raus. Hosen, Röcke, Kleider, Pullover, Hemden, Socken und alles das, was man so braucht, gibt es nicht mehr. Man sucht auch vergeblich nach Herren- oder Damenabteilungen. Fashion for Women und Fashion for Men nennt man das mit riesengroßen Buchstaben. Und dabei gerät der einkaufswillige Mann dann ins Staunen. Eine ganze Etage Bekleidung, Fashion, 400 Quadratmeter für Frauen, 2 für Männer. Männer müssen sich offenbar nicht mehr anziehen. Wenn man die 2 Quadratmeter gefunden hat, kann man mit der Suche beginnen. Ich suche Socken. Kurze Socken. Die findet man nicht. Die heißen heute Race, Socks, Short oder Sneakers. Aha, Sneakers gefunden, aber nur ganz große, 43 bis 46 und darüber, und ganz kleine, unter 38. Die mittleren, also die normalen Größen, 38 bis 42, scheinen gerade alle weg zu sein. Aber gleichgültig welche Größe, alle Männer scheinen nach Ansicht der Hersteller farbenblind zu sein. Es gibt nur schwarze und weiße, mehr brauchen Männer nicht. Weiße Socken für Männer findet meine Frau zu exaltiert, schwarze mag ich nicht, damit kein Kauferfolg, also lassen wir das. Als nächstes suche ich noch eine dreiviertel lange Hose, so etwas Leichtes für den Urlaub, zu viel verlangt. Entweder ganz kurze, die nichts mehr verbergen, oder ganz lange bis zu den Schuhen. Dann bin ich keine 20 mehr, heißt die mit dem Defekt-Look. Ich bin jetzt sprachlich schon ganz angepasst, komme nicht in Frage. Was ich suche, gibt es nicht. Nicht mal den Artikel, geschweige denn in einer Wunschfarbe. Ich hätte sie auch in einem flotten Rentner-Beige genommen, auch nicht. Selbst meine Frau ist ratlos und das will schon was heißen. Was soll man tun? Wir sind wieder gegangen, ohne Socken, ohne Hose. Vielleicht versuchen wir mal eine größere Stadt. Da bliebe ja nur noch Berlin. Schauen wir mal, was daraus wird. So viel zum Einkauf und jetzt Manfred Krug, ganz leise. Ganz leise kommt die Nacht aus weiter Ferne, ganz leise singt sie uns das Lied der Sterne, ganz leise schwingt sich durch die Luft, zart und süß der Duft von bunten Blumen. Ganz leise kommt ein Flüstern und ein Rauschen, ganz leise stehen die Menschen da und lauschen wie von tausend Geigen singt und klingt es ganz leise, ganz leise singt die Nacht. Ganz leise stehen die Menschen da und lauschen wie von tausend Geigen singt und klingt es ganz leise, ganz leise singt die Nacht ihr Ausgewählt von Manfred Pohl, meinem Gast hier in dieser Sendung. Manfred Krug, der andere Manfred, ganz leise. Wir kommen zu einem Thema, welches jetzt zeigt, dass auch das Thema Sprache politisch ist. Unbedingt Genderdeutsch, damit befassen Sie sich sehr exzessiv. Ja, das Genderdeutsch ist eine Sprechweise, die ist meiner Auffassung nach entstanden nach 1918, als sich in Deutschland die Frauen endlich das Wahlrecht erkämpft hatten. Nun haben die Politiker bemerkt, da ist ein ungeheures Wählerpotenzial dahinter. Und um dieses Wählerpotenzial muss man werben, buhlen, auch mit sprachlichen Mitteln, und seien sie noch so ungeeignet. So entstand diese sogenannte politische Korrektheit in der Aussprache, dass man immer Frauen und Männer gleichzeitig nennen muss. Also Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Es besteht dazu meiner Auffassung nach überhaupt keine Notwendigkeit. Denn das grammatische Genus eines Begriffes ist nicht gleich dem biologischen Geschlecht des Begriffsträgers. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die die Sprachwissenschaftler geradezu mit Engelszungen zu erklären versuchen. Aber die Politiker wollen das nicht wahrhaben, und so ist eine Lage entstanden, wo es sich schon durchsetzt, dass man das immer doppelt nennen muss. Nun fällt ja auch den hartgesottensten Gendervertretern schwer, immer diese weiblichen und männlichen Formen zu zitieren. So weicht man von den Nomen auf Partizipien aus. Man sagt also nicht mehr Schülerinnen und Schüler, sondern Lernende. Man sagt nicht mehr Lehrerinnen und Lehrer, sondern Lehrende. Und da wird aber etwas anderes gemacht. Das Geschlechterproblem, was darin steckt, ist damit auch nicht beseitigt. Denn es gibt nun die Studierende und der Studierende. Also es ist nicht beseitigt, es ist nur an der Form, an der grammatischen Form nicht erkennbar, nicht sofort erkennbar. Und so wird aber da ein anderer Schaden herbeigeführt. Es geht die Bedeutung des Unterschiedes zwischen Nomen und Partizipien verloren. Schließlich ist ein Studierender etwas völlig anderes als ein Student. Ich mache dazu mal ein kleines Beispiel. Ich habe die im April 2013 geänderte Fassung der Straßenverkehrsordnung studiert. Da hat man das auch alles eingeführt mit Folgen, die man an anderer Stelle, die können Sie bei mir nachlesen, mit Folgen, die unabsehbar sind. Aber diese Straßenverkehrsordnung in der neuen Form, in der Fassung, habe ich ausführlich studiert und sie dokumentiert. Ich bin also in diesem Zusammenhang ein Studierender der Straßenverkehrsordnung. Bin ich deshalb auch ein Student der Straßenverkehrsordnung? Wohl kaum. Das ist etwas völlig anderes. Und dieser Unterschied, der wird zunehmend verwischt. Und noch etwas. Es entstehen Situationen in der deutschen Sprache, die man mit diesem Genderdeutsch nun überhaupt nicht mehr ausdrücken kann. Ich will da mal ein Beispiel bringen, wie man aus der Geschichte der Bundesrepublik etwas nicht mehr ausdrücken kann. Ich treffe zum Beispiel jetzt mal die Feststellung, Angela Merkel ist der 8. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Sofort werde ich attackiert, Angela Merkel sei kein Bundeskanzler, sondern Bundeskanzlerin. Ich korrigiere also. Angela Merkel ist die 8. Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Punkt. Nun ist die Aussage aber falsch, denn die anderen 7 waren alle Männer. Um die Aussage zu berichtigen, korrigiere ich wieder. Angela Merkel ist die 1. Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Das ist zwar nun richtig, aber darum ging es gar nicht. Die Aussage, die ich vornehmen will, kann man mit dem Genderdeutsch gar nicht mehr ausdrücken, ohne auf diese orthografischen Missgestaltungen mit dem großen I inmitten eines Wortes oder dem Schrägstrich zurückzugreifen. Und das ist bedauerlich. Sehr um die Sprache bemüht sich auch Jürgen Eger, der ist der 2. Gast im Denkaugust auf Radio Marabu und der kommt jetzt schon mal zu Wort. Seine Texte haben auch politischere Noten zum Teil. Wir hören von ihm am Ende dieser Stunde einen unbequemen Rückblick ohne Schluss. Jürgen Eger. Wir kommen in die Jahre, die Zeit geht viel zu schnell. Vom Anfang bis zur Bahre, das geht doch viel zu schnell. Wir wollten einmal alles und alles war nicht viel. Wir lachten lauten Schalles und hatten manches Ziel. Wir schrien einst unser Wollen ganz laut in diese Welt. Jetzt schreien wir, was wir sollen und halten sonst für Geld. Das Maul in allen Dingen und alles ist nicht viel, davon lass ich das Singen mal lieber. Wir gingen mit den Mädchen und gingen viel zu weit. Wir schlitzten manches Kätchen in aller Heiterkeit. Versprachen ihnen alles und alles war nicht viel. Wir grinsten ihres Falles und hatten leichtes Spiel. Wir lernten, was man lehrte und sahen von Weitem zu. Und auch, was man begehrte, das nahm uns nicht die Ruhe. Wir glaubten eben alles und alles war nicht viel. Jetzt glauben wir an Dalles und manches Fernsehspiel. Wir gingen an die Arbeit, was kostet diese Welt? Wir scheuten weder Dreck noch Streit und fühlten uns als Held und konnten alles werden und alles war nicht viel. Jetzt ziehen wir mit den Herden, die Rente heißt das Ziel. Wir zeigten auf die Spießer mit zarten Fingern hin. Jetzt sind wir Selbstgenießer und halten auf Gewinn und kaufen eben alles und alles ist nicht viel. Wir grinsen unseres Falles und fordern Mitgefühl. Wir hatten Ideale, mein Gott, wie lang ist's her. In manchem Sitzungssaale stehen aufgebahrt sie sehr. Weit von allem Leben und alles ist nicht viel, wir ignorieren sie eben und zwar in gutem Stil. Da waren da so Lieder, wie gingen die doch gleich? Ein mancher lernt sie wieder und singt sie dann als Laich. Dann wird er alles machen und alles ist dann viel. Die Regenwürmer lachen, von wegen guter Stil.